Упражнение 34, страница 55. Eine Stunde. Der Lehrer kommt. Die Stunde beginnt. Der Lehrer fragt. Die Studenten antworten. Was liegt dort, Lena? Fragt der Lehrer. Lena antwortet. Dort liegen unsere Hefte. Wo liegt Ihr Buch, Igor? Mein Buch liegt hier. Jetzt lesen die Studenten. Wer liest gut? Fragt der Lehrer. Lena und Vadim lesen gut, antwortet Oleg. Die Studenten übersetzen. Übersetzt Vadim gut? Fragt der Lehrer. Nein, er übersetzt schlecht, antwortet Igor. Wie übersetzt Lena? Sie übersetzt gut. Die Studenten sprechen. Der Lehrer fragt. Lernt Monika? Ja, sie lernt, antwortet Vadim. Lernt Monika hier? Nein, sie lernt nicht hier. Lernt sie abends? Nein, sie lernt morgens. Arbeitet sie? Nein, sie arbeitet nicht. Lernt Kurt? Ja, er lernt. Lernt er morgens? Nein, er lernt abends. Warum lernt er abends? Morgens arbeitet er. Die Studenten schreiben. Sie schreiben Deutsch. Wohin läuft das Kind? Es läuft nach Hause. Wohin fährt Karin? Fährt sie auch nach Hause? Jetzt beginnt die Pause.